Beim ÖSV. Ich bin auf diese Station Arzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen einen Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung? Ehrlich gesagt möchte ich dieses Gespräch nicht führen, Herr Doktor. Ich hätte lieber einen deutschen Arzt. Alles gut, tschüss. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich verstehe Sie sehr gut. Ja, das ist möglich. Aber alle Ärzte sind im Moment beschäftigt mit anderen Patienten. Ich würde gerne mit Ihnen, ich würde gerne mit Ihnen Aufnahmegespräch führen und ich kann Ihnen helfen. Natürlich, wie Sie Na wollen. gut, na gut, dann machen wir es jetzt. Bitte, Herr Doktor. Alles gut. Als erstes benötige ich ein paar persönliche Daten. Dann können wir weiterführen. Wie heißen Sie? Ich heiße Gisela Reuters. Gisela Reuters. Können Sie bitte langsam buchstabieren? Ja, G wie Gustav, Ja. I wie Ida, S wie Samuel, E wie Emil, L wie Ludwig, A wie Anton und mein Nachname buchstabiert sich R wie Richard, E wie Emil, U wie Ulrich, T wie Theodor, E wie Emil, R wie Richard, S wie Samuel. Vielen Dank, Frau Ja. Reuters. Alles gut, danke Ihnen. Frau Reuters, wie alt sind Sie? Ich bin 63 Jahre alt. Alles gut. Und wann genau geboren Sie? Ja, ich bin am 1.2.59 geboren. 59. Alles gut. Frau Reuters, wie viel wiegen Sie in der letzten Zeit? Ja, ich bin 71,3 Kilo schwer. 71, drei. Ja. Alles gut. Wie groß sind Sie, Frau Reuters? Ich bin 1,65 Meter groß. 65 groß. Alles gut. Frau Reuters, was für Sie sind? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Doktor, ich habe ja, starke Schmerzen. Ich habe seit 1,5 Stunden ganz schlimme Bauchschmerzen. Ja, seit dem Ende des Frühstücks habe ich das. Nach dem Frühstück? Ja, Und nach so. dem Frühstück. Alles gut. Sind sie aufgetreten, ja, nach dem Frühstück sind sie aufgetreten. Alles gut. Zum Beispiel, Verschuhe. Was haben Sie gegessen bei dem Frühstück? Ja, ich habe wie immer Kaffee getrunken und Brot mit Butter gegessen. Und ist alles gut. Wie immer. Die Es gab nichts Ungewöhnliches. Schmerzen ist dauerhaftig, wenn ich richtig Ja. verstanden Ja. habe. Seit 1,5 Stunden sind sie ständig da. Nicht phasenweise, immer dauerhaftig. Ja, Ich alles gut. meine, die letzte 1,5 Stunden. Ja, dauerhaft, ständig da. Ja, ich verstehe. Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Ja, so um den Bauchnabel herum, Herr Doktor. Um den Bauchnabel. Ja. Wie beschreiben Sie diese Schmerzen? Manchmal Krampfartig, ja, krampfkolikartig kann sein. Ja. Mesela. Wellenförmig, ne? Wellenförmig. Kolikartiger. Alles gut. Frau Reuters, würden Sie mir mal beschreiben, wie schwer sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? 0 ist kein Schmerzen, 10 ist sehr starke Schmerz. Bestimmt eine 8 oder 9. Es ist kaum auszuhalten, Herr Doktor. Ich denke, ich kann nicht das bis zum Ende das schaffen. Das ist sehr schwer für mich, das auszuhalten. Ja. Können Sie mir dabei helfen? Ja, natürlich. Ja, natürlich, Frau Reuters, aber als erstes würde ich alle Untersuchungen dann bis zum Ende Oh, durchführen. muss ich darauf warten? Ja, weil bei den Bauchschmerzen Schmerzmittel manche Veränderung machen könnte. Deswegen am Ende ist es möglich. Aber jetzt ja, sollen wir ein bisschen warten. Ich bitte Sie, ein bisschen Geduld. So schnell wie möglich durchführen wir. Alles gut. Haben Sie noch andere Beschwerden? Vielleicht Übelkeit, Erbrechen? Ja, mir ist schlecht, Herr Doktor, aber Erbrochen habe ich noch nicht. Übelkeit? Ja. Seit wann? Seit 1,5 Stunden, seit Ja, nach. seit. Diese Schmerzen, ist das erste Mal oder vorher haben Sie Nein, Herr ähnliche Doktor. Beschwerden? Ja, also seit 4 Wochen hatte ich schon immer mal wieder so dumpfe Bauchschmerzen. Die waren aber noch erträglich. Aber seit 1,5 Stunden ist es plötzlich richtig schlimm geworden, Herr Doktor. Ja, ich verstehe, am Anfang, vor 4 Wochen, die Schmerzen war auch Leicht. um den Nabel, oder? Ja, aber Gleiche Platz, oder? ich habe nicht darüber gedacht, aber ja, vielleicht gleiche Schmerzen, aber leichter. Leichter als jetzige. Wie waren die Schmerzen vor 4 Wochen oder bis jetzt? Was meinen Sie, wie? Am Anfang, vor Ja, 4 Wochen, leicht, aber ich habe ja. nicht für solche Skoren gerechnet. Ich Ja, weiß nicht, wie alles ich gut, weiß. alles gut. Strahlende Schmerzen irgendwo hinaus? Nein, eigentlich nicht. Gibt es eine Auslöser für die Schmerzen? Nach dem Frühstück haben Sie schon gesagt. Ich würde sagen, nur das Frühstück. Ja, okay. Gibt es etwas, das Schmerzen verstärkt oder lindert? Ja. Bei Also, Bewegung oder keine Ahnung, irgendwann? eigentlich. Ich weiß es leider auch nicht. Alles Ich gut. habe nicht bemerkt. Haben Sie noch andere Beschwerden im Ja, Bezug auf? ich habe richtig Schweißausbrüche, Herr Doktor. Ich schwitze zu viel. Ist das auch wichtig für Sie? Ja, natürlich. Und Ja. mein Herz Ja. schlägt total schnell. Herzrasen. Seit wann? Ja, wie gesagt, hatte ich früher diese Beschwerden, aber seit 1,5 Stunden Ausgeprägt, finde ich. Ja, alles gut, ich verstehe es. Und dann fühlen Sie fiebrig oder haben Sie Fieber oder Stillfrost oder Nein, nur Schwitz, Schweißausbruch? ja, nein, das habe ich nicht bemerkt. Das ist gut. Haben Sie noch ein Problem beim Stuhlgang? Mit Stuhlgang habe ich Durchfall, Herr Doktor, manchmal. Haben Sie Manchmal nicht Durchfall, mehr. aber wenn ich Stress habe. Aber jetzt gerade nicht. Durchfall. Ja. Nur stressbedingt, oder? Ja, wenn ich Stress habe, habe ich Stress. Aber natürlich hatte ich früher Magen-Darm-Entzündung bedingte Durchfall. Aber allgemein kann ich nur diese Bedingung sagen. Ich meine anders. Heute ist sehr wichtig für mich. Wann war letzter Stuhl? Der letzte Stuhl war gestern Morgen. Gestern. Ja. Ich gehe auf die Toilette einmal morgen, einmal täglich, meistens morgens, aber heute Morgen bin ich nicht gegangen. Letzte Mal, wie sagt der Stuhl? Haben Sie etwas auffällig bemerkt, oder? Nein, das war normal. Ganz normal, Ja. ohne Blutung oder Das habe ich nie bemerkt. alles ganz normal. Haben Sie normale Gasabgang? Ja, heute Morgen, nein. Nein. Keine Gasabgang. Haben Sie im Bauch Dicke oder wie soll ich sagen, abdominale Distension? Nächste Frage. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder? Nein, das habe ich nicht. Ganz normal. Aber vielleicht möchten Sie wissen, ich habe in 3 Monaten etwa 2 Kilo zugenommen. Ich habe abgenommen, Entschuldigung. Letzte 3 Monaten, oder? Ja, in drei Ja, letzte Monaten, Monaten. innerhalb der letzten 3 Monaten, habe ich Ich zwei verstehe. Kilo abgenommen. Abgenommen. Herr Doktor, Ungeworden. manchmal habe ich Angst zu essen. Deswegen habe ich kaum Appetit. Wegen dieser Schmerzen, oder? Ja, wie gesagt, ich habe Angst zu essen manchmal. Weil meine Schmerzen mit dem Frühstück begonnen haben, habe ich jetzt auch Angst Ja. zu essen. Ja, ich verstehe alles gut. Und dann Herr Winter, Entschuldigung, Frau Reuters, haben Sie andere Erkrankungen? Meinen Sie chronische Erkrankungen? Ja, haben Sie noch Ja, chronische Erkrankung? leider habe ich, Herr Doktor, seit 15 Jahren leide ich an Bluthochdruck. Bluthochdruck? Ja. Ja. Und vor 5 Jahren wurde bei mir Herzrasen diagnostiziert oder Diagnose festgestellt. Ja, habe Herzlichen ich Glückwunsch. irgendwas mit Herzrasen. Daher nehme ich Markuma. Wegen dieses Problem nehme ich Markuma. Wie viel Milligramm, oder? Ich erinnere mich daran nicht. Ja, Aber jeden Tag muss ich kein Problem. Alles gut. einnehmen, ja. Kein Problem. Ich werde mit Ihrem Hausarzt in Verbindung setzen. Ja. Ich frage ihn. Bluthochdruck und Herzrasen. Ja. Würden Sie mal operiert, Frau Reuters? Ich hatte vor etwa 15 Jahren einen Leistenberuf. Leisten. Deswegen wurde ich operiert. Und Frau Reuters, welches Medikament nehmen Sie ein? Ja, gegen Bluthochdruck nehme ich Veloxok 95 Milligramm und auch nehme ich wegen dieser oder gegen dieser Herzrhythmusstörung nehme ich Aspirin 100 Milligramm und wie gesagt Markuma. Ja, Markum. Alle muss ich morgens Alle, einmal ja, einnehmen. alle morgen. Frau Reuters, haben Sie Allergie? Ja, Penicillin. Ich bin allergisch gegen Penicillin, Herr Doktor. Da bekomme ich Juckreiz, Durchfall und Erbrechen. Ja, Preis. Durchfall, haben Sie Und gesagt? Erbrechen, Ja. ja. Ja. Erbrechen. Alles gut. Und Frau Reuters, rauchen Sie? Ja, leider. Leider ziemlich viel, Herr Doktor. Wie viel? Seitdem ich 27 Jahre alt war, rauche ich jeden Tag mindestens 37 Zigaretten. Ich weiß, dass es zu viel ist, aber rauche ich leider. Entschuldigung, um sicher zu gehen, möchte ich wieder fragen, seit 27 Jahren und Nein, seitdem ich 27 Jahre alt war, rauche ich. ja, verstehe. Ja, das vielleicht beträgt fast 35 Jahre, ich denke. Ja, 35 Jahre Meine seit. Mathe ist nicht gut, Ja. deswegen konnte ich Wie nicht gut viel, berechnen. wie viel rauchen Sie täglich? Ja, mindestens 37 Zigaretten. 37, circa zwei Schachtel. Ja, circa 2 Schachteln. Ja, leider so viel. Ja, leider so viel. Ganz gut. Trinken Sie Alkohol? Ein bis zwei Gläser Wein. Ja, selten. Aber nicht so viel. Ein oder zwei Gläser Wein, Sie sagen. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Haben Sie einmal Drogen probieren, oder? Ich habe damit keinen Kontakt, Herr Doktor, aber warum fragen Sie das? Ja, das ist eine Routinefrage. Und Ja, was machen Sie, wenn nicht. ich Ja sage? Manche Drogen mit bestimmten Medikamenten Nebenwirkungen haben können. Ja, deswegen sollen wir immer diese Frage stellen. Alle Ja, Patienten. Ja. klar. Sie haben Das ist recht, eine ja. ja, Routinefrage. Ja, ich verstehe. Alles gut. Herr Doktor, beeilen Sie sich bitte. Ich kann nicht Ja, aushalten. ich verstehe. Gibt es irgendwelche Erkrankungen bei Ihrem Familie? Meinen Leben Sie mit ja, meiner leben die Vater? Ja, Eltern, meine Eltern. leben die Eltern noch? Okay, mein Vater ist mit 89 an einem Herzinfarkt gestorben, Herr Doktor. Und leider ist meine Mutter auch verstorben. Es tut mir Äh, ja, leid. sie war 65 Jahre alt. 65 Jahre alt und wegen. Ja, sie ist an einem Schlaganfall Ja, Schlaganfall. verstorben. Herzinfarkt und Schlaganfall. Können Sie erklären, warum meine Mutter einen Schlaganfall hatte, obwohl, ja, obwohl sie nicht so alt war? Sie war nur 75 Jahre alt, 65 Jahre alt. Ja, Sie ich verstehe. hat nie geraucht, sie hat nie Alkohol getrunken und sie hat auf ihre Gesundheit viel geachtet, aber ja, warum? Es kommt eine Schlaganfall vor. Es tut mir leid. Ja. Aber gibt es viele verschiedene Ursachen für den Schlaganfall oder Herzinfarkt oder so. Gibt es viele Gefäßeprobleme, sogenannten, wir sagen Atherosklerose oder so, oder eine geburtliche Probleme. Und deswegen können wir ähnliche Fälle sehen. Ja. Und Frau Reuters, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Mein Mann und ich sind seit 25 Jahren verheiratet. Wir feiern Ja, bald super. Silberhochzeit Ja, im Oktober. Silberhochzeit. Alles gut. Alles gut. Herzlich Glückwunsch. Und Danke, dann, danke. haben Sie Kinder? Ja, wir haben einen Sohn. Ein Sohn. Gesund? Ja, Gott sei Dank ist er gesund. Was machen Sie beruflich? Herr Doktor, ich bin Landschaftsbaubesitzerin. Ich bin selbstständig im Landschaftsbau und Ist ja. habe momentan viel Stress im Betrieb. Ich kann abends einfach nicht abschalten und schlafe deshalb schlecht. Wir haben nicht danach gefragt, aber ich wollte erklären. Ich verstehe, alles gut. Frau Reuters, ich bin mit meinen Fragen schon fertig. Haben Sie noch Fragen? Nein, ich habe keine andere noch weitere Frage, aber Ja. ich würde gerne wissen, was sie für mich machen würde. Soll ich hier bleiben? Ich habe einen Verdacht auf einen Verstopfung bei der Blutgefäß im Darm. Oh, oh, das Und klingt schrecklich. aber das bleibt nur eine Vermutung. Könnten wir weitere Untersuchungen durchführen? Dann ein paar Blut im Labor abnehmen und dann eine Ultraschall durchführen und dann könnten wir wieder besprechen. Ja, alles gut. Soll ich operiert werden? Ja, kann sein, aber Oh. ja, genau, das kann ich nicht nur genau sagen, aber sollen wir weitere Untersuchungen durchführen, dann können wir wieder Okay. spielen. Ja, ich muss warten. Ich habe verstanden, Herr Doktor. Danke. Ja, bitte warten Sie hier. Ich komme zurück zu Ihnen. Okay, danke, Herr Doktor. Alles gut. Okay, vielen Dank. Herr Özyuvalı, möchten Sie sofort anfangen? Ja, ich möchte sofort anfangen. Eine Frage, soll ich hier einen Notfall unterbrechen? Ja, können Sie das Gespräch unterbrechen und Sie können die Vitalparameter überprüfen und ein EKG schreiben und auch Bauchultraschall durchführen, Blut abnehmen, aber Sie müssen nicht. Ja, bei diesem Situation, wir müssen nicht, aber zum Beispiel eine Herzinfarkt, akut Koronarsyndrom. Nein, bei dieser Situation können Sie auch machen, weil das ist auf eine akutes Abdomens. bei Abdomens sollen wir auf unterbrechen und sofort diese Diagnostikmethoden durchführen. Aber ja, wir müssen nicht. Sie können einfach bei Teil 3 erklären, diese Situation. Ja. Ja, Hauptsache ist die Situation der Patienten. Wenn die Patient sehr Angst hat und sehr ernste ihre Rolle spielt, dann können Sie Unterbrechung machen, damit um die Patienten ein bisschen zu entspannen. Danach können Sie weitere Gespräche einfach durchführen. Und Schmerzmittel. Die Patient möchte von mir einen Schmerzmittel. Sie sollen auf jeden Fall Schmerzmittel geben. Aber nach dem Gespräch erkläre ich alle diese Informationen. Okay? Alles gut. Ekrem abi, yalvardım abi ya. Verseydin. Du bist racist. Ich mag nicht diese Patienten. Als wir im Medizinstudium waren, haben wir gelernt, dass wir bei akutes Abdomens oder bei Bauchschmerzen kein Schmerzmittel Geben. gegeben sollten. Aber heutzutage ist das anders. Sollen wir auf jeden Fall Schmerzmittel geben, wenn Patienten sehr starke Schmerzen hat. Auch viele Oberärzte und Chefarzt sagen so, auch Forschung sagen auch so. Ja, weil unserem Zeit die Diagnosemethoden bei der Appendizit war nur physikalische Untersuchung. Ja. Kein CT, kein manchmal Ultraschall. Ja, und jetzt in Deutschland Alles CT. in Notaufnahme gibt es viele Ultraschall und die Ärztin oder die Ärzte tragen die Ultraschall neben dem Untersuchungstisch und einfach sofort können sie Ultraschall machen. Deswegen, ja. Ja, und bei der Bauchschmerzen CT ist Routine. Immer. Ja, Immer ich weiß jetzt CT. nicht genau, aber Ja. ja. Okay, Hallo. bitteschön. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich habe eine neue Patientin. Wenn Sie Zeit haben, ich möchte Ihnen vorstellen. Ja, natürlich, bitteschön. Es geht um Frau Gisela Reuters, die Patient, 63-jährige Patientin, geboren am 1.2.1959. Sie 71,3 Kilo wiegt und 1,65 Meter. Die stellte sich heute bei uns wegen seit anderthalbe Stunde kolkartige starke Bauchschmerzen des Bauchnabels. Laut der Patienten sind die Schmerzen nach dem Frühstück plötzlich begonnen. Plötzlich aufgetreten, danach im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Die Schmerzintensität liegt bei 8 von 10 auf einer Schmerzskala. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Die Patientin gibt an, dass die ähnliche Beschwerden seit 4 Wochen hat, aber derzeit waren die Schmerzen nicht so stark, dumpf, diffus und erträglich. Aber jetzt die Schmerzen war unerträglich. Begleiten klagt sie über Hyperhidrose, Tachykardie und Übelkeit. Vegetativ anamnestisch ergaben sich stressbedingte Diarrhoe und letzte 3 Monaten von 2 Kilo Gewicht Abnahme. Als Vorerkrankung leidet er seit 15 Jahren arterielle Hypertonie, seit 5 Jahren vor Flimmern. Als Operation gab sie eine vor 15 Entschuldigung, die Patientin, hat der Patientin vor Hoflimmern gesagt? O, woher Herzrasen. wissen Sie? Ja, die Patientin hat gesagt, Herzrasen. Okay, vorher wissen Sie, dass die Patientin vor Hoflimmern hat? Ich dachte so, die Diagnose Herzrasen. Ja, Herzrasen bedeutet Herzpuls über 100. Was bedeutet Vorhofflimmern? Atrialfibrillation. Was bedeutet Atrialfibrillation? Herzimpuls über pro Minute über 100 Herzpulsen. Gibt es eine Das bedeutet Tachykardie. Rhythmusstörung. Ja, Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung, aber Herzschlag über 100 pro Minute bedeutet Tachykardie. Ja, Tachykardie. Ja, ich frage, was bedeutet Vorhofflimmern? Vorhofflimmern, unter Vorhofflimmern versteht man unregelmäßige, schnelle Herzschlag. Ja, unregelmäßig gibi und şinele herşlak. Yani biz kur. Aber Bak. die Patientin hat nicht solche erklärt. Aber die Patientin hat gesagt, ich nehme regelmäßig Markumar ein. Ja. Ja. Dann Sie können einfach sagen, ja, ich habe Vorhofflimmern gedacht, weil Ja. sie regelmäßig Markumar Mal einnimmt. kuma ja, normalerweise so ist es ja. Deswegen habe ich vor Filmen gedacht. Super. Vielen Dank für die Information. Und nach Operation würde bei Ihnen eine inguinale Herniotomie durchgeführt. An Medikamenten nimmt sie Beloxog 95 Milligramm täglich morgens, ASS 100 Milligramm täglich morgens und Markuma. Entschuldigung, warum nimmt sie ASS 100 Milligramm ein? Habe ich nicht gefragt, aber ich denke, ja, wegen einer arteriellen Hypertonie. Die Patient. Wegen Ja. arteriell Hypertonie wird ASS normalerweise Ja, kann vor. sein. Ja, natürlich. Kann sein. Aber die Patientin nimmt beidseitige Markumar und ASS ein. Ist das gefährlich? Wegen Risiko von Blutung? Wir Befunde sehen nach der Untersuchung, können wir alle überprüfen. Aber die Patient sagte so, es ist 100 Milligramm. Ja, Sie haben recht, die Patient hat so gesagt, aber ich bin neugierig darauf, ob Sie gelernt haben, warum die Patient ASS einnimmt. Ja, viele Menschen nehmen ASS ohne ärztlichen Rat ein. Zum Beispiel, Ja, natürlich. Ihre Nachbarin empfiehlt, ASS einzunehmen oder Ihre Cousine oder Sie hören einfach von anderen Menschen und dann nehmen Sie ASS ein. Ja, aber bei dieser Fall kann ein ASS-Einnahme gefährlich sein, wegen Markumareinnahme. Ja, ich verstehe, aber die Mechanismus ist, wie soll ich auf Deutsch sagen, ist ganz anders. Ja, manche Seite könnte sein, Markumo und ACS miteinander anwenden können. Und dann, aber sollen wir diese beide Medikament in seinem Aufnahmegespräch fragen? Ja, wenn Sie nicht verstehen, warum die Ja. Patienten dieses Medikament nimmt, sollen Sie fragen. Darf ich fragen, warum Sie dieses Ja. Medikament einnehmen? Zum Beispiel, Frau Reuters, warum haben Sie zwei Nein, nein. Zum Beispiel. Blutzellen eingenommen, oder? Nein. Sie haben gefragt, welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein? Und Sie wissen, Markumar wegen Vorhofflimmer. Ja, andere Medikamente wegen arterielle Hypertonie. Aber ASS, warum nimmt sie? Sie wissen nicht. Ja, dann sollen Sie fragen, Frau Röttgers, darf ich fragen? Oder warum nehmen Sie ASS ein? Oder wer hat Ihnen ASS empfohlen? Ja, und dann verschreiben. Ja, verschreiben. Für alle Medikamente, zum Beispiel bei Lumbalgiefalle, nimmt die Patientin regelmäßig Calciumsandose ein. Dann sollen wir fragen, warum nehmen Sie regelmäßig Calciumsandose ein? Und sie sagt, ja, meine Frauenarzt hat mir empfohlen, zum Protection gegen Osteoporose oder Knochenschwund. Ja? Ja, alles gut. Okay. Danke für die Information. Und bei der Allergieanamnese erwähnte sie eine Allergie gegen Penicillin, die sie in Pruritus und Diarrhö und Emesis äußert. Nikotinkonsum wurde seit circa 35 Jahren täglich 37 Zigaretten pro Tag beacht. Alkoholkonsum wurde einem Glas Wein am Wochenende beacht. Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese, der Vater ist an einem Herzinfarkt verstorben. Die Mutter ist an einem Schlaganfall verstorben. Schlaganfall oder Apoplexie? Ja, Apoplex ist besser. Ja, Apoplex. Sozialanamnestisch ist sie Landschaftsbaubesitzerin, verheiratet, wohnt mit ihrer Familie zusammen. Sie hat einen Sohn. Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf akute Abdomens des Mesenterialinfarkts, Differentialdiagnostikum, Akutpankreatitis und Akutkoronarsyndrom. Ich würde gerne als erstes körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Defense, Rebound, also genau. Fachbegriff, Defense Fachbegriff, Rebound. Abwehr. Auf Deutsch. Auf Auf Deutsch. Deutsch, ja. Abwehrspannung, Loslassschmerzen, Murphy-Zeichen, Mabuney-Zeichen oder auf dem Hauterythem oder andere Befunde vorhanden sind. Und dann Blut für Labor abnehmen, Blutbild, Entzündung Parameter, Labor und Niere und Leberwerte, Amylase, Lipase, Gerinnungsparameter und nach Herz, Enzyme, dann und Stuhldiagnostik, Fäkal-Okular-Brusttest durchführen und auf jeden Fall eine EKG schreiben und einen Sonoabdomen Bauchultraschall durchführen, gegebenenfalls eine CT-Angiografie veranlassen oder angemelden und noch eine chirurgische Konsil anfordern. Und als Initialtherapie würde ich gerne Nahrungskarenz und eine Magensonde legen und zwei großlumige Zugang verlegen und als symptomatische Therapie empfehle ich Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution, Nahrungsstoffe, Analgetikum, Antiemetikus, gegebenenfalls Antibiotikum und eine Vorbereitung, wenn benötigt ist, eine explorative Laparotomie. Würde Okay. ich gerne empfehlen. Okay, vielen Dank. As usual. Şimdi Nesibe ablamı vorstellingine geçmeden önce Ekrem abi ben sana birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle yapılandırılmış bir şekilde yaptığın anamnezi bu gayet güzel. İşte ağrıyla ilgili şikayetleri vardı. Önce onları soruyor oldun, sonra diğer şikayetleri geçiyor oldun. Hani belirli bir sistematiğin vardı. Zaten foya krankunktan sonra basamak basamak gidiyorsun. Orada zaten sorun yok. Bu önceki şeylerde karışıyordu. Bazen ağrıdan soruyordun, bazen başka bir semptomdan soruyordun, sonra ağrıya geçiyordun gibi. Bu yapılandırılmış olması gayet güzel. Sonra bugün şu dikkatimi çekti. Sen soru sorarken bazen sorunun başını soruyorsun, devamını getirmiyorsun. Hastanın tahmin etmesini bekler gibi. Normalde de hani hızlı yaparken öyle oluyor ya. Biraz cerrah olmanın verdiği bir şey de olabilir sizdeki. Bugün ama soruları biraz daha tamamlayarak soruyor oldun. Devamını getirdin yani soruların. Hani hastanın tahmin etmesini beklemeden. Bu da güzeldi. Hani diğer zamanlardan farklı olarak dikkatimi çeken. Yine yapamadım hocam. Yani ürme soru almadan, soru şablonu almadan hepsini kafadan sormaya çalıştım ama takıldım. Gene sorularımı soramadım yani. Eksik olan sorular her zaman olabilir. Önemli değil ama illaki mesela bunu söylüyorum ben. Bunu yapamadığın yerler de oldu. Ama önceden çok daha fazlaydı. Şimdi az. Anladım. Hani bunlar dikkatimi çeken olumlu olan yönler. Çok fazla Aleskut kullanıyorsun. Çok fazla. O kadar çok kullanma. Ve bazen gereksiz yerde Aleskut oluyor. Hasta bir şikayet söylüyor. Aleskut diyorsun. O orada neyi bunun gut oluyor? Yani. Bu malı hiç farkında değilim hocam. Evet, bu tarz şeyler zaten genelde farkında olmuyoruz ama buna dikkat et. Hani ilk başlarda evet yaşını falan filan söylüyor. Tamam, iyi. Ya da bir şey bilmiyor. O zaman ya Aleskut ya da sizin işilim orada denilebilir ama şikayetlerini, sıkıntılı şikayetlerini söylediği zaman Aleskut demek hani çok hoş olmayabilir. Sonra ağrı kesici verme meselesi. Yani hani bunu orada da açıklamaya çalıştım. Ağrı kesici her halükarda hastaya veriyoruz. Özellikle Düsseldorf'ta hani bu bizim gösterdiğimiz empatinin de bir göstergesi oluyor. Aslında not afnamede de böyle yapıyorlar. Burada çalışan uzmanlar da böyle söylüyor. Yani hani ne olursa olsun cerrahiye gideceği belli olsa apandisitte de mezenteriyel infarkta da hasta ağrı mı var diyor. Hemen herhangi bir ağrı kesici aldı mı, alerjisi var mı yok mu hemen ağrı kesicisini veriyorlar. Ve bununla ilgili hani çalışmalar da var artık ağrı kesici verilebileceğine dair. Sen zaten açıklamayı gayet güzel yaptın. Burada acile geliyor hasta, ultrasonu taşıyıp direkt ultrason yapıyorlar zaten. Hastayla konuşurken bunları yapıyorlar neredeyse. O yüzden yani ağrı kesiciyi veriyoruz, hastayı rahatlatıyoruz. Bu senin için de çok önemli. Hastalar şavşabil oldukları için numara yapıyorlar. Yani görüşme boyunca kıvranıyor hasta. Son olarak seni etkiliyor görüşmeyi sürdürmen. Ama bir numaradan bir ağrı kesici verdim de sen rahatlıyor yani. Hani ve o zaman görüşmeyi daha rahat sürdürüyorsun. O yüzden ağrı kesicim var ve dayanamıyorum diyorsa ya natürlich ich kann Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben, aber haben Sie Allergie gegen bestimmte Medikamente gibi sorun. Hani bunu var mı yok mu diye öğrenmek için. Mesela ben şunu da soruyorum. Haben Sie schon ein Schmerzmittel eingenommen? Hani bir Schmerzmittel aldınız mı? Hani aldıysa yarar gördü mü görmedi mi? Hangisini aldı? Hani bunu öğrenip ona göre ağrı kesici veririm diye düşündüğüm için bu iki soruyu soruyorum. Ondan sonra da hemen ağrı kesicisini veriyorum. Ağrı kesici meselesi böyleydi. Sonra şu niçin ilacı alıyorsun meselesi. Hani orada açıklamaya çalıştım ama burada tekrardan söylüyor olayım. Şimdi hastaya hangi ilaçları aldığını soruyoruz. Zaten öncesinde foya kren kungları soruyoruz. Sonra ilaçları soruyoruz. Orada eğer o ilacı niçin aldığını bilemiyorsak sormamız önemli. Şimdi burada bunu ben niye sordum? Tayl 3 kısmındaki sorulara bakarsanız bu vakanın sorulara benim sana sorduğum tüm soruları prüferler yöneltmişler. Hani niye bu adam ASS alıyor? ASS ile birlikte varkumarı almak tehlikeli değil mi? Hani bluetooth'a sebep olmaz mı? Tabii ki ikisinin birlikte kullanıldığı vakalar olabilir ama ben onları bilmek zorunda değilim. Orada onu açıklayamayabilirim ama şeyi söylemem lazım. Yani ASS şundan dolayı alıyormuş, varkumarı şundan dolayı alıyormuş ya da ASS şu önermiş, işte kuzeni önermiş alıyormuş. Aslında bir gerekçesi yok. O yüzden hani ikisini birlikte almak tehlikeli olabilir gibi. Hani bu sadece bu hastaya özgü değil. Hastaların ilaçlarını öğrenirken neyi neye karşı aldıklarını bilmemiz gerekiyor. Yani hani bunu sormamız gerekiyor. Öyle. Şimdi anamnezdeki sorularla ilgili bence önceye nazaran çok daha iyiydi. Ama tabii daha iyileştirilmesi gereken durumlar var. Mesela bunlarda neler? Bu anamnezdeki sorular zaten bizim önceden bileceğimiz sorular, değil mi? Önceden üzerinde çalışabildiğimiz, hani spontan konuşmamızı gerektirmeyecek şeyler. O yüzden bunlarda olabildiğince yanlış yapmamaya çalışıyoruz. Hani doğru şekilde bunları sormaya çalışıyoruz. Ama tabii stres halindeyken insan gramatik hatalar falan filan yapabiliyor. Ama olabildiğince bunu hani gramatik hatasız yapmaya çalışmak, sorulara tekrar tekrar bakmak, tekrar tekrar bakmak, tekrar tekrar okumak bu anlamda yardımcı olabilir. Sizde de küçük küçük sorularda gramatik hatalar olabiliyor. Mesela atıyorum, wann genau geboren Sie diyorsunuz mesela. Wann genau sind Sie geboren normalde. Ya da leben Sie ihre Eltern diyorsunuz mesela. Leben ihre Eltern olması gerekiyor gibi. Bunlar stres altındayken olabiliyor. Tekrar tekrar okumak bu anlamda yardımcı olabilir. Tamamdır. Nesibe abla buyurun. Guten Tag, Herr Frau Obermes. Heute habe ich eine neue Patientin gesehen. Haben Sie Zeit für mich? Ja, natürlich, bitte schön. Ja, bevor ich Ihnen meine Patienten vorstellen möchte, Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Es geht um Frau Reuters. Ja, dann ich möchte Ihnen meine Patienten jetzt vorstellen. Ja, Darf ich bitte. vorstellen? Ja, vielen Dank. Ja, es geht um Frau Gisela Reuters. Sie hat, ja, Frau Reuters ist 63 Jahre alt, am 1.2.1970 geboren. Ein und Sipsi, Komma, 3 Kilogramm schwer, ein Meter 65 groß. Und sie kam zu uns wegen seit eineinhalb Stunden. Ja, aşırı stresliyim, kusura bakmayın. Seit anderthalb Stunden. Ja, seit anderthalb Stunden plötzlich aufgetretener Krampartiger periumnikaler Bauchschmerzen. Ja. Okay. Sie klagte über diese Schmerzen dem Frühstück begonnen. Şimdi yanlış olduğunu soracak. Die Schmerzen haben nach dem Frühstück begonnen. Ja. Klagt über die Schmerzen nach dem Frühstück begonnen. Alles okay. Klagt über söylemene gerek yok burada. Ha, okay. Sie klagt Übelkeit ohne Erbrechen, Bireyen. Und hat berichtet, sie berichtet, seit 4 Monaten ähnliche Beschwerden, aber leichte dufte Bauchschmerzen. Und Schmerzintensität liegt bei 8 bis 9 von 10 auf der numerischen Rating-Skala. Deswegen habe ich das Aufnahmegespräch unterbrochen und sofort habe ich die Patienten monetisieren. Monetisiert mit ihm hocam. Monetisiert. Dann Zugang gelegt. Zugang gelegt. Und ich habe ein bisschen für das Labor Blut abgenommen, Vitalparameter gemessen und sofort möchte ich chirurgische Konsul ja dann habe ich meine Anamnesegeschichte fortgesetzt. Ja. Als Begleitsymptome erwähnte sie, şu anda başım dönüyor hocam. Abla zamanımız var. Rahat ol. Burada Şimdi zaten bunu orta geliştirebilmek için yapıyorsun. Biz de seni dinliyoruz. Kimse mükemmel değil. kayıt yok değil mi şu anda? Aa, kayıt var. Pardon, sen yaparken kaydı kesecek. Aa, durmuş kayıt. Okey, sevindim. Çok Hiç durmamış. saygın hocam. Siz konuşmayı uzattıkça benim çarpıntı arttı. Kayıt Şimdi durmamış. Durduruyorum. Şimdi mezenteriyel infarkla ilgili hani benim size önerebileceğim ne olabilir sorular babında? Aslında bütün gastrointestinal vakaları ile ilgili hemen hemen hani benzer yol izliyordum. Kendi kafamdaki hani yapı şuydu. Zaten bunlar genelde ağrıyla geliyorlar. Daha önce de bahsetmiştim ama tekrar tekrar bahsetmek istiyorum ki hani o yerleşsin diye. Ne kadar çok duyuyor olursanız o kadar kolay olur uygulamakta, hatırlamakta. Şimdi hasta ağrıyla geldi. Ağrı ne zamandır ağrısı var? Seit wann? Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Und sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Bakın ne yaptım? Zamanını, yerini. Aniden mi ortaya çıktı? Yavaş mı? Bir auslösesi var mı? Diye hani soruyor oldum. Ondan sonra işte tabii burada hastanın verdiği bilgilere göre bu şekillenebilir ama onun verdiği şeye göre bu ağrı ile ilgili sorduğum sorular değişebilir ama genelde ben bu sırayı takip ediyorum mantıkla. Sonra Schmerzen'e da var hafta mı? O da bir daha geri gidiyor mu? Gehen Sie wieder weg. Sonra Wie stark sind die Schmerzen? Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Ist das erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome? Deswegen waren Sie schon beim Hausarzt. Und gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Bunlarda kesinlikle örnek vermeyi ihmal etmiyorum. Ya da strahlende Schmerzen irgendwohin aus derken örnek vermeyi ihmal etmiyorum. Zum Beispiel in den Rücken, zum Beispiel in die rechte Schulter gibi. Hani o ağrının yerine göre örneklendiriyorum bunu. Ya da ağrının yerine göre Starke oder Linder'de faktörleri hani soruyorum. Ağrı ile ilgili hep bu. Şimdi mezenteriyel infarkt babında ne olabilir? Starke'ını sordum ve çok şiddetli ağrısı var. Hasta kendisi talep etmese bile bir reaksiyon olarak ben sorabilirim. Brauchen Sie ein Schmerzmittel? Ya evet diyorsa o kendisi hiç ifade etmedi. Bakın ben soruyorum. Brauchen Sie Schmerzmittel? Ich kann Ihnen sofort ein Schmerzmittel geben diyorum. O da evet ya diyorsa işte alerjiyi soruyorum. Daha önceden Schmerzmittel aldı mı diye soruyorum ve hemen Schmerzmittel'ını veriyorum. Zaten hasta bana kendisi direkt soruyorsa hiç şöyle bir şey teklif etmiyorum. Yani bunları yapmanız da çok büyük yanlış değil. Bunları yapılmasına rağmen de geçen bir sürü insan var ama genelde eleştiri alıyorlarmış. Yani Erfaruklar'da okuduğum kadarıyla işte pürifer diyormuş kaskanın çok şimersini var çabuk bitir diyormuş mesela sınav anında. Anlatabiliyor muyum? Bir Erfarungu okumuştum. İşte sonuna kadar vermeyeceğim. İşte etkileyebilir şöyle böyle. Hasta da 3 kere 5 kere getirmiş ağrısının şiddetli olduğunu. Artık pürifer demiş ki kişiye hastanın çok şimersin var. Çabuk hani sonlandırın. Hemen bitirin. Görüşmeye gibi bir şey demiş. Buna rağmen geçmişti adam. Yani sonuçta konuşmasına baktıkları için. Hani hastaya doğru müdahale etti, yanlış müdahale ettiden ziyade. Ama adam için görüşme boyunca gerginlik yani. Hasta sürekli onu getiriyor. Sürekli onu getiriyor. O yüzden einfach hastanın Schmerzen varsa verin. Kendisi talep ediyorsa zaten natürlich kann ich sofort Ihnen ein Schmerzmittel geben deyip işte o iki soruyu sorup hemen Schmerzmittel verilebilir. Ve normalde mezenteriyel infark bu. Akut abdomens eğer hani kesmek istiyorsanız burada da hastanın durumunu değerlendirin. Kesmek zorundasınız diye bir şey yok normalde Düsseldorf'ta. Ama normalde hani kesmek aslında çok çok üst düzey bir şey değil yani. İşte şiddetli ağrısı varsa kesebilirsiniz. İşte şiddetli vegetatif semptomları varsa kesebilirsiniz. Şiddetli karın ağrısı var kesebilirsiniz. Ve o hastalığın özelliğine göre kestiğinizde işte mesela bu hastada ne yaparsınız? EKG'sini yaparsınız, kanını alırsınız, vital parametresini kontrol edersiniz. Hemen bir abdomen sonografi yapıyor olursunuz. Hani bunları yapıp sonra diyeceğiniz şey können wir das Gespräch weiterführen? Görüşmeye devam edebilir miyiz diyorsunuz. Sadece kesmeden önce ne diyorsunuz? İşte ja, ich möchte das Gespräch unterbrechen, sicher zu sein, das ist, ob eine lebensbedrohliche Situation vorhanden ist. Hani böyle de diyebilirsiniz. Ya da no, işte sizin Gesundheitszustandınızı kontrol etmek için de diyebilirsiniz. Kesip sonra da kestiğinizi belli etmiş oluyorsunuz. Bunlarda neler yapacağınızı ifade etmek zorunda değilsiniz. Teil 3 kısmında söylersiniz. Unterbrechung böyle yapmak zorunda değilsiniz. Yapabilirsiniz. Eğer hasta çok anksiyeteli ise, çok gerginse kesinlikle yapın. Siz de rahat edersiniz, hasta da rahat eder. Bu. Sonra şimdi bakın gastrointestinal sistemle ilgili ağrıyı sorguladınız. Ağrıyı sorguladıktan sonra yapacağınız şey direkt gastrointestinal sistemle ilgili eşlik edebilecek diğer meseleleri sorgulamak. Hani normalde vegetatif anamnezede sorguluyoruz ya. Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang ve Wasserlassen. Bunlarla ilgili şikayetleri varsa da bunları derinleştiriyorsunuz. Atıyorum mesela vasalasıyla ilgili problemleri var, diğer şeyleri sorguluyorsunuz. İşte hematürisi var. Haben sie noch andere Beschwerden beim Wasserlassen? Zum Beispiel haben sie Schmerzen oder brennendes Gefühl beim Wasserlassen? Wie oft gehen sie zum Beispiel. Ja, bu hastada vasalasın problemi yok diye. Mesela Stuhlgang problemi var. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Wann hatten Sie das letzte Mal den Stuhlgang? Hani bunu sorabilirsiniz. Ya da Gehen Winde ab? Hani işte gaz çıkışınız var mı gibi. Hani bunları sorabilirsiniz. İşte sonuçta dün vardı diyor en son Şutulu. Wie der Şutul aus? Hani nasıl görünüyordu? Gibt es gab es Blut im Şutul? Bunları sorabilirsiniz. Welche Farbe hat der Şutul? Bunları sorabilirsiniz. Yani ne oluyor? Hasta bir şikayet veriyor. Şikayeti derinleştiriyorsunuz. İşte Übelkeit diyor, Seit wann diyorsunuz. Erbrechen diyor, Seit wann diyorsunuz. Ve Wie sah das Erbrechen aus diyorsunuz. Yani Erbrochen'ın nasıl görünüyor? Yani hastanın gastrointestinal sistemle ilgili diğer şikayetleri, en önemlisi Übelkeit, Erbrochen, Stuhlgang und Wasserlassen, herhangi bir şikayet varsa onu derinleştiriyorsunuz. Ondan sonra da işte vegetatif anamneze geçiyorsunuz. Ama bu hasta özelinde, bu akutes abdomen ya, ben hep şuna dikkat ederdim. Akutes abdomen olduğumu püriferler çaksın diye. Sonuçta semptomatik bir aktif Wirung oluyor ya akutes abdomen durumunda. Hep şu soruyu sorardım. Ist Ihnen aufgefallen, dass Ihre Bauch dicker und harter geworden ist? Yani işte Abwehrspannung var mı yok mu? Bunu muayenede zaten kontrol edeceğim ama püriferler çaksın diye mesela bunu sorardım. Ondan sonra şey sorardım. İşte Leiden Sie unter Herzrasen, Schwitzen und Schwindel diye de sorardım. Bu da yine işte o semptomatik aktivierungu görmek için zaten bu hastada sahip yani akut abdomen durumunda bunlar görülüyor. O yüzden bu iki soruyu sorardım aktüele Beschwerde kısmında. Sorularla ilgili hani ekstra söyleyeceğim herhangi başka bir şey yok. Reaksiyonlarla ilgili de zaten en büyük reaksiyon hani işte ağrısının olması. Onun üzerine konuşuyor olduk nasıl yapılacağıyla ilgili. Başka ne reaksiyonlar vardı ya Çetin Hocam? Hangi reaksiyonları yapmıştınız? İlk Deutsche doktora muayene olmak istemediğini söylemişti. Evet, Daha Ekrem abi orada sonra gayet güzel yanıt verdi bence. Ben de öyle yapıyordum. İşte şey, ya ich verstehe Ihre Wunsch, aber leider momentan sind alle Ärzte mit anderen Patienten beschäftigt. Deswegen sollen Sie ein paar Stunden warten, dass die Ärzte Sie untersuchen. Aber momentan kann ich mich sofort Ihnen Sie kümmern diyordum. Genelde de zaten birkaç saat beklemeyi kabul etmeyeceği için hani kabul ediyor gibi oluyordu. Bence Ekrem abinin oradaki reaksiyonu gayet iyiydi. Başka hangi reaksiyon vardı? Şöyle Ekrem abi jinekolojik şeyi unuttu da anamnezi, yani bu hastada önemliydi karın ağrısı olduğu için. Onu sorsaydı şey söyleyecektim. Hani oğlunun Zangengeburt doğduğunu, bugünlerde onun kullanıp kullanılmadığını soracaktım. Başka da şey Evet. vardı. Mesela buna da ben şöyle yanıt veriyordum. Bugünlerde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Ja, das ist selten, aber wenn wir brauchen, natürlich können wir das benutzen. Einfach. Evet, zaten doğru. Daha bu mantıklı. Öbürü biraz uzun geliyor, onu tabii. Bir de şey sordu, neden uyuşturucu kullanımını şey yaptığını sordum Evet. doktora. Ben o durumda hep şunu söylüyorum. Weil Drogen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben können. Yani das ist Routine Frage falan filan hani onu söylemiyordum. Her şey rutin mi yani gibisinden yani hastaya spesifik bir şey yok mu gibi algılanmasın diye. Ben hep bunu söylüyordum. Sadece bunu yani. Weil Drogen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben können. Bunu diyordum. Biraz Bir de Schlaganfall'i söylediniz. Böyle şeyler çok... Zilba Ha, Silberhochzeit hani böyle şeylere reaksiyon göstermek çok önemli. Çok güzel yaptı. Herzlichen Glückwunsch zum Silberhochzeit. Mesela Schlaganfall diyor, işte Parkinson'u soruyor başka bir vakada, işte başka bir vakada kız kardeşinin hastalığını soruyor. Hani böyle durumlarda, yani mesela bazı insanlar şey diyor, sonra bunu konuşalım diyor ama çok fazla bunu önermiyordu Danish. Bir de onu söyleyene kadar hani geçen bir vakit var zaten. O vakitte Einfach açıklamasını yapabilirsiniz. Kısaca bir şey söyleyebilirsiniz. Tonlarca bir şey anlatmak zorunda değilsiniz. Ben de ne yapıyordum mesela kısaca? Schlaganfall'in ne olduğunu söylüyordum. Atıyorum mesela Schlaganfall ist eine Durchblutstörung des Gehirngefäßes diyordum. Es gibt viele verschiedene Ursachen für Schlaganfall. Zum Beispiel Bluthochdruck, erhöhte Lipidwerte. Tamam, bitti. Bu kadar yani. Hani ben annesini muayene etmemişim. Annesinin önceki rahatsızlıklarını bilmiyorum. Direkt annesi üzerinden yorum yapamam ama Schlaganfall'in ne olduğunu, bunun da bir sürü farklı sebebi olabileceğini, sebepleri de bunlar bunlar diyorum, geçiyorum. Aynı şey Parkinson'u sorarsa da Parkinson şudur, şu semptomlara sebep olabilir gibi genelde böyle yanıt veriyordum. Öyle. Sormak istediğiniz ya da kafanıza takılan, çalışırken fark ettiğiniz şeyler var mı? Benim yanlış söylediğim şeyler olabilir. Sonuçta ben bunların hiçbirinin uzmanı değilim. Kendi çalışma sürecimdeki deneyimleri paylaşıyorum sadece. Yanlışlarım olabilir, illaki düzeltin lütfen. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ederim. Teşekkürler hocam. Gayet Rica tamamlayıcı, açıklayıcı. Teşekkür ederiz. ederim. Şey, yazılara bakıyordum chat'teki. Ferhat hocam bu şeyle ilgili bilgileri paylaşmış. Hani akut batın muayenesinde kullanılabilecek bu Abwehr Spannung, hani ben sormuştum ya. Onunla ilgili bence gayet güzel buradan hani şey yapılabilir, okunabilir. Dubleks sonografi gazetindeki batın bir şey bir zor bence tecrübeme dayanarak. Dubleks sonografi dediniz mi? Sonografi dediler sanki. Ama bazı vakalarda, yani bazı erfarunklarda dubleks sonografi de hani yazılıyor. Sonuçta darmdaki işte gefäße tıkanıklığı olduğu için. Evet. Dediğiniz gibi gaz nedeniyle dubleks sonografinin faydalı olması çok mümkün değil. Ama zaten rutinde yapılan şey, sonografi yapıyorlar, sonra hemen CT'ye gönderiyorlar. Ve mezenteriyel infarkt için de CT angiography des abdomens galiba gold standard. O yüzden duple sonografi demek yerine normal ultrason, batın ultrasonu, sonra da CT diyor olmak daha mantıklı galiba. Evet. Tamamdır o zaman. Herkese teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum ama şunu durdurayım.